Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehn, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein, rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein, rot, Röslein auf der Heide. Der Knabe brach's Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein, Röslein auf der Heide.